Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Soundcheck-Folge. Heute Nacht gibt's knapp 2 Stunden mit Live- und Studioaufnahmen von Wilson Pickett. Am Mikrofon ist Michael Frank. People, when you give love to a married woman, sometimes you lose more than your arm in the shirt. Now, nobody gets what they want. And somewhere down the line, somebody got to get hurt. That's why I got to tell you this. You may think loving someone else's woman has got no complications. Let me tell you, when you play around in back alleys, it's a sticky situation. Look here, it ain't easy. It ain't easy loving someone else's girl. It ain't easy. No, it ain't easy when you're rocking someone else's world. She gave herself to me, so you can't call that stealing. Neither one of us could fight the feeling. She belonged to him, she was mine for a minute. It's hard for her, 'cause that's so much easy. It ain't easy. No, it ain't easy loving someone else's girl. You know, true love can be so hard to find, especially when he's standing in the back of your mind. You think you're careful, trying to keep from being detected, but he'll show up when you least expect it. No, it ain't easy. No, it ain't easy loving someone else's girl. Someone else's world. No, loving someone else's girl. It ain't easy. No, it ain't easy when you're rocking someone else's world. Ein Song über die Risiken und Nebenwirkungen einer Romanze aus der Sicht eines Mannes, der eine Affäre mit einer verheirateten Frau hat. It's Not Easy heißt der Song. Komponiert wurde er von Wilson Pickett und dreien der Musiker, die ihn 1998 bei seiner letzten eigenen Platte unterstützten. Gitarrist und Produzent John Tiven, seine Frau, die Bassistin Sally Tiven und Keyboarder Sky Williams. It's Not Easy erschien dann 1999 auf dem Album It's Harder Now. Nach langen Jahren negativer Schlagzeilen aufgrund privaten Fehlverhaltens war das Album endlich wieder einmal Anlass zu positiven Meldungen über Wilson Pickett. Er war 57 Jahre alt, als er die Platte aufnahm, und seine Stimme klang noch immer kraftvoll. Sein Schrei hatte noch immer das gewisse Etwas, und auch aus späteren Jahren wird berichtet, dass er stolz darauf war, bei Konzerten die alten Hits noch immer in den Originaltonarten singen zu können. Die hohen Töne erreichte er noch immer. Die Platte It's Harder Now bekam eine Grammy-Nominierung und 3 WC Handy-Preise, aber ganz so viel gute Songs wie auf jedem der frühen Wilson Pickett-Alben finden sich auf der Platte dann doch nicht. Studio- und Live-Aufnahmen von Wilson Pickett gibt's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk noch bis 3 Uhr. Alle Aufnahmen stammen aus den Jahren 1961 bis 1973. Your good loving, baby. I need you. to think. I need you to think, love, I don't. you got a thing going for you. Das waren dreimal The Falcons aus Detroit mit Wilson Pickett als Leadsänger. Los ging die Trilogie mit Take This Love I've Got. Danach gab es den größten Hit, den die Falcons mit Wilson Pickett im Line-Up hatten. I Found a Love. An I Found a Love und Take This Love I've Got war Wilson Pickett als Co-Komponist beteiligt. Der letzte Song der Falcons-Trilogie wurde von einem anderen Falcon alleine komponiert, von Willie Scofield. Let's Kiss and Make Up. Willie Scofield hatte Wilson Pickett für seine Falcons entdeckt, als er den Teenager auf der Veranda Gitarren spielen und Gospel singen gehört hatte. Als die erste Single der Falcons mit Pickett erschien, war er 19 Jahre alt. Die Band, die auf vielen Platten der Falcons zu hören war, hieß die Ohio Untouchables. Deren unglaublicher Gitarrist war Robert Ward. Ward war damals Anfang 20 und hatte einen für damalige Verhältnisse revolutionären Gitarrensound. Gängig waren damals entweder ein klarer Ton oder dreckig verzerrte Noten. Robert Ward fand dagegen mit Hilfe des Tremolo-Kanals seines Magnetone-Verstärkers einen seltsam silbrig in sich schimmernden Sound, den Ende der 60er Jahre Jimi Hendrix dann durch Einsatz eines rotierenden Leslie-Lautsprechers oder eines speziell für ihn entwickelten Effektgerätes erreichte. Robert Ward starb Ende 2008 im Alter von 70 Jahren. Und hier sind die ersten Singles, die Wilson Pickett als Solist veröffentlichte. It's too late to cry now. like a sad song. But you see, I had a woman who was very good to me. And I can remember the time she used to sit down and tell me these words. She said, "Piggy, I want you to know I love you from the bottom of my heart. And whatever you need, I don't want you to go to your mother, father, your sister, or your brother. I'll be a leaning pole when you're falling down. When all your money's gone, I want you to know you can count on me." But I didn't appreciate the woman then. You know what? I had to run and chase after every little girl around town. So finally one day I got home, and I found my little girl gone. And people, you know it hurt me so bad. I had to hang my little head and cry. And as I began to read the letter she left for me laying there, it read like this to you: "It's too late, she's gone. Oh yeah. Das war Musik von Wilson Pickett's frühen Solo-Singles aus den Jahren 1962 und 63. Los ging's mit einer B-Seite, Baby Call on Me. Danach gab's zwei A-Seiten, It's Too Late, eine Eigenkomposition von Pickett, und Down to My Last Heartbreak. Als Wilbert Golden, der Besitzer eines Labels, für das Pickett damals aufnahm, Geld brauchte, verkaufte er kurzerhand die Verlagsrechte eines Songs von Pickett und Co-Autor Robert Bateman an die New Yorker Plattenfirma Atlantic. Der Song, um den es ging, war If You Need Me. Golden, so berichtete Bateman später, bekam 1.500 bis 2.000 Dollar. Die beiden Komponisten, also Bateman selber und Pickett, jeweils $1,000, damals etwa 4.000 D-Mark, als Vorschuss. Da ihnen der Wert von Verlagsrechten damals nicht klar war, schien das gar nicht schlecht zu sein. Ein ausführender Musiker bekam damals pro aufgenommenen Song etwa $5, mehr als $30 brauchten die Produzenten für einen Song mit Combo-Begleitung, also schon mal nicht einzukalkulieren. Atlantic ließ Solomon Burke sofort If You Need Me aufnehmen, einen Song, den Pickett eigentlich für seine eigene Solokarriere geschrieben hatte. Die Vertriebswege von Atlantic waren natürlich besser geölt als die des kleinen Labels, bei dem Wilson Picketts Version dann herauskam. Solomon Burkes Version kam im Mai 1963 bis auf Platz 2 der R&B-Charts. Die Version von Wilson Pickett erreichte im selben Monat auch ihre höchste Platzierung, immerhin Nummer 30. Geschäftlich sah es 1963 trotz drei recht erfolgreicher Singles nicht rosig aus für Wilson Pickett. Er steckte wegen fehlender finanzieller Unterstützung seitens des Labels von Mr. Golden seine letzten $700 in Plattenaufnahmen und merkte irgendwann, dass ein Deal bei Atlantic das Klügste für seine Solokarriere war. Die ersten beiden Singles, die Wilson Pickett für Atlantic aufnahm, wurden in New York produziert und klangen noch nicht so rau und bodenständig wie die bekannten Hits Up in the Midnight Hour. Prima Musik war es trotzdem. Hier ist eine Komposition von Barry Mann und Cynthia Weil. Come Home Baby. Je nachdem, welcher Quelle man glaubt, ist die Gesangspartnerin Wilson Pickett hier Sissy Houston oder Tammy Lynn. I know just how bad I've heard you. Oh, yeah. Let me make it up some way. What can I do just to prove I love you? Should I beg on my knees, baby? Come on. I promise I'll do anything you say. I want your kiss. I can't go on like this. Treat me bad if you must, baby, just come. Somebody to love. Let me hear you say yeah. If it by any chance that some lonely young lady came out here today and didn't bring nobody? Let me see the hand, they ain't got nobody. I want you to know here I am. I didn't mean you no good. They said you would leave me someday. One thing I know, that way deep down in the bottom of my heart, I know that I've done the best I could. And that's why I know that one of these days, it won't be long, you'll come walking through that same door. And I can imagine in my mind that these are the words you'll be saying. Let me hear everybody say it. Come on. I still love you. Always think of you. I still love you, baby. Always think of you. No matter what the people say now, I just won't stay away. If you need me, baby, I'll hurry home. I want everybody to get together. Put your hands together like this. Come on. All right. Come on, children. I knew from the start you would break my heart. Yes, you did. I wanted you so bad. Don't you know you made me sad? Hey, I'm gonna cry. Baby, I'm gonna cry all over. Just one more thing. Oh, I thought I could love you. Walk on out and forget. Yes, I did. Now I can't have you, baby. I'm all upset, child. Oh, I'm gonna cry. Baby, I'm gonna cry all over. Can you draw my mind? Lady, in the midnight hour. Think about you all night long. You've been so good. I know you've been so kind. Baby, baby. Baby, baby. Baby, baby. Everything is all right. I wanna love you in the morning. I wanna love you in the midnight. Baby, baby. Baby, baby. Oh, Mama, where's the ticket? Where's the ticket? Pickett turn you on that time. Well, Pickett. If You Need Me und I'm Gonna Cry von Wilson Pickett live im Uptown Theater in Philadelphia am 24. Juli 1964. Die unschätzbaren Live-Dokumente aus der Frühzeit der Soul-Musik erschienen ursprünglich auf einer Sammel-LP mit Live-Aufnahmen diverser Acts von Atlantic. Mit dabei waren unter anderem auch Patti LaBelle and the Bluebells. Unlängst hat das Label Bootsville diese und andere Raritäten von Wilson Pickett wieder zugänglich gemacht, darunter auch ein Konzertmitschnitt aus Stockholm von 1969. Ausschnitte daraus gibt's nachher in der zweiten Soundcheck-Stunde zu Wilson Pickett. Das Geschäftsgebaren von Plattenfirmen gibt bekanntlich oft genug Anlass zum Hochziehen von Augenbrauen. Manche musikalischen Entscheidungen ihrer Produzenten haben sich aber im Nachhinein auch als sehr inspiriert erwiesen. Jerry Wexlers Ideen für Aretha Franklin zum Beispiel und seine Entscheidung, Wilson Pickett für Aufnahmen in die Gegend der USA zurückzuschicken, aus der Pickett froh war, entkommen zu sein, die Südstaaten der USA. Wilson Pickett anno 1965 mit einem Song, den er zusammen mit Steve Cropper komponiert hat, That's a Man's Way. Atlantic Records Produzent Jerry Wexler hatte Pickett nach Memphis, Tennessee geschickt, um dort in den Stax Studios Aufnahmen machen zu lassen, die MGs ohne Booker T. Jones, aber mit diversen Bläsern und Gesangspartnerinnen begleiteten Pickett und MGs Gitarrist Steve Cropper etablierte sich auch schnell als ein inspirierter und verlässlicher Co-Autor für Pickett. Im Mai und Oktober 1965 fanden die Sessions bei Stax statt. Pickets erster Millionenhit war Resultat der Zusammenarbeit von Cropper und Pickett in The Midnight Hour. Hier ist ein weiterer Song aus der Songschmiede in Memphis. Diesmal hat neben Pickett und Cropper auch ein ehemaliges Mitglied der Falcons mitkomponiert, Eddie Floyd. 99 and a half won't do wurde durch einen Werbeslogan von Coca-Cola inspiriert. Ein Gebräu, das nicht 100% Coca-Cola enthält, bringt's demnach also gar nicht. Gary Hershey hat in seiner exzellenten Geschichte der Soul-Musik darauf hingewiesen, dass die Getränkefirma diesen Slogan selber schon abgekupfert hatte, von einem Gospel-Song gleichen Titels nämlich, der in der Bürgerrechtsbewegung eine wichtige Rolle spielte. Hier ist also die zweite weltliche Version des Slogans 99 and a half won't do mit Wilson Pickett. Child. you away from your home. I'm sorry about that. I beg you like a fool. I broke all that love rules now, baby. I'm sorry about that. I came home, I did you wrong. I'm sorry about that. Oh, yes, I am. They said to be sorry is a show sign of weakness. And they also say that a man supposed to cry when I'm down on my knees and I'm pleading to you, baby, saying I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. About that. Oh, yes, I am. But listen to this. When my food gets cold on the table, what I like about it, you're still there willing and able. Baby, baby, you know I'm sorry about that. No. So sorry about that. Baby, just one more chance to prove to you that I love you. Oh, yeah. I won't ever do you wrong no more, darling. I'm so sorry, I'm so sorry. Um Wilson Pickett geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Revue vom Deutschlandfunk. Das war gerade eine Trilogie mit Songs aus den Jahren 1966 und 67. Zuerst gab's 99 and a Half Won't Do, danach eine ganz eigene Version von Bobby Hebb's Evergreen Sunny und gerade eben das war I'm Sorry About That, komponiert von dem Gitarristen, Sänger und Songschreiber Bobby Womack. I'm Sorry About That war ursprünglich die B-Seite von Funky Broadway, einer der Nummern, die Pickett sowohl in den Pop-Charts als auch in den R&B-Charts einen Top-10-Hit einbrachte. Bobby Womack hat über die Jahre immer wieder mit Wilson Pickett zusammengearbeitet. Der nächste Song ist so eine Co-Komposition von Pickett und Womack. Sit down and talk this over. Love it. 1968 und 69 kam Wilson Pickett zum wiederholten Mal in die Fame Studios in Muscle Shoals, Alabama. Resultat der Sessions waren unter anderem Picketts frenetische Version von Hey Jude und dieser Song Sit Down and Talk This Over. Neu im Team der Begleitmusiker war damals ein talentierter junger Gitarrist namens Duane Allman. Die erste Soundcheck-Stunde zu Wilson Pickett ist fast zu Ende, gleich gibt's hier im Deutschlandfunk die 2 Uhr Nachrichten. Bis dahin aber eine Nummer, die 1970 unter der Ägide der Produzenten Gamble und Huff in Philadelphia aufgenommen wurde. Get Me Back on Time, Engine Number 9, Wilson Pickett.